Bayern 2. Grenzenlos hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr. Ihr Hals war wie ein schlankes persisches Weißbrot auf der Tafel eines Sultans. Ihre Brust war frisch wie ein Springbrunnen und ihr Busen ähnelte zwei prächtigen Granatäpfeln. Ihr Bauchnabel fasste 2 Unzen Behenusöl und darunter saß etwas, das glich einem Kaninchen mit flauschig behaarten Ohren. Einem Kaninchen mit flauschig behaarten Ohren? Sie haben schon richtig gehört. Und es steht tatsächlich genauso in Tausend und eine Nacht. Die Geschichte heißt Der Träger und die drei Damen und beginnt in der 28. Nacht. In dieser Geschichte wird es ein paar Nächte später überraschend erotisch zugehen, sogar fast ein bisschen derb. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass die Dame, die die Tür geöffnet hatte, im Becken untertauchte, darin umherschwamm, sich wusch, im Wasser planschte und spielte, etwas Wasser in den Mund nahm und die anderen damit nass spritzte. Dann wusch sie sich unter den Brüsten und zwischen den Schenkeln, putzte sich den Nabel und stieg schnell wieder aus dem Wasser. Nackt wie sie war, setzte sie sich dem Träger auf den Schoß und sagte zu ihm, »Mein Herr, was haben wir denn hier?« Dabei legte sie die Hand auf ihre Scham und fragte den Träger, »Was ist wohl das?« Das pikante Frage- und Antwortspiel zwischen der Dame und dem Lastenträger, die liebevollen Schläge, die er von allen drei Damen für jede falsche Antwort erhält, und den weiteren Verlauf dieses festlichen, lasziven und spannenden Abenteuers sollten Sie vielleicht selber einmal nachlesen. Allerdings, vielleicht ist die Geschichte in Ihrer Ausgabe von Tausend und eine Nacht so gar nicht enthalten. Dafür aber die Geschichte von Ali Baba und die 40 Räuber, Aladdin und die Wunderlampe und natürlich Sindbad der Seefahrer. Ist das nicht seltsam? Und noch seltsamer, diese drei Tausend und eine Nacht Klassiker stehen wiederum hier in unserer Ausgabe gar nicht drin. Dabei heißt es unter dem Titel Tausend und eine Nacht in unserer Ausgabe nach der ältesten arabischen Handschrift. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi thiqati. Der Anfang von Tausend und eine Nacht auf Arabisch. Vor 300 Jahren wurde dieser Text von Antoine Galland, einem Orientreisenden, Diplomaten des französischen Hofes in Istanbul und späteren Professor für Arabisch, zum ersten Mal in eine europäische Sprache übersetzt, ins Französische. Sofort war das Buch ein Riesenerfolg. Und zwar nicht als Kinderbuch. Als die Geschichten von Tausend und eine Nacht unter dem Titel Les Mille et Une Nuits in den Jahren 1704 bis 1706 in 7 Bänden erschienen, wendeten sie sich an Erwachsene, an das Lesepublikum der Rokoko-Zeit, das immer aufgeschlossener wurde gegenüber anderen Religionen. An Leser also, die auch den Islam nicht mehr als unmittelbare Bedrohung erlebten. Die Türken waren ja mehr als 20 Jahre zuvor, 1683, vor den Toren Wiens von den Österreichern besiegt worden. Natürlich, der Orient, diese unerschöpfliche Quelle kostbarer Gewürze, Stoffe und Edelsteine, war auch zuvor schon als geheimnisvoll beschrieben worden, in Reise- und Abenteuerromanen. Aber jetzt mit der französischen Übersetzung von Tausend und eine Nacht bekam das Publikum plötzlich Lesestoff aus dem fernen Orient selbst. Also pure Exotik. Ein Knüller. Nun blieb sie beim Süßwarenhändler stehen und kaufte einen riesigen Teller, auf dem alle Sorten Süßigkeiten, die er anzubieten hatte, angeordnet waren. Kairina süße Stückchen, geflochtene Zöpfe nach Art der Armenier in Beylakan, dreieckige Blätterteigkrapfen, gefüllt und mit Moschus parfümiert, eine weiche, lockere Süßspeise mit Namen Wunder von Umm Salih. Osmanisches die Geschichten in Tausend und eine Nacht strotzen geradezu vor Details. Und detailreiche Beschreibungen waren genau das, wonach die Leser des 18. Jahrhunderts sich sehnten. Exotik war in Mode, ob in Malerei, Musik oder Literatur. Und der Orient wurde im Abendland zum Reich der Sinne verklärt, zu einer Welt voller Düfte, dampfiger Badehäuser, verheißungsvoller Tänzerinnen, strammer Kerle und Wasserpfeifen. In dieser vergleichsweise bilderarmen Zeit war jede kleine Information ein Mosaiksteinchen für das Bild, das man sich vom Orient machen wollte. Das Bild einer opulenten und sinnlichen Welt. Sie hatten ihr Haar gekämmt und die Strähnen einzeln eingedreht. Sie trug neben vielen anderen Gewändern ein Kleid, das mit purem Gold verziert war. Wilde Tiere und andere Wesen mit Augen und Schnäbeln aus funkelnden Edelsteinen und Füßen aus roten Rubinen und grünen Smaragden waren darauf dargestellt. Die arabische Literatur neigt von ihren Anfängen her zum akribischen Beschreiben. Claudia Ott, promovierte Orientalistin und Übersetzerin der Geschichten von Tausend und eine Nacht vom Arabischen ins Deutsche. Es wird sehr gerne mit 3, 4, 5 Wörtern hintereinander etwas ausgedrückt, wo wir im Deutschen sagen würden, das ist doch ein und dasselbe. Aber im Arabischen wird es eben 5-mal mit 5 verschiedenen Adjektiven beschrieben. Sie war wie einer der hochleuchtenden Sterne oder wie eine festgebaute Goldkuppel. Oder wie eine geschmückte Braut, oder wie ein Nilfisch in einem Springbrunnen, oder ein fettes Fleisch in einer Sahnesoße. Die Lust am genauen und auch sinnlichen Beschreiben von Dingen, vor allem schönen Dingen, aber auch von Natur. Die schönsten Gartenbeschreibungen aller Zeiten gibt es in der arabischen Literatur. Das sind ganz starke sinnliche Eindrücke, die durch diese Kraft der Sprache hervorgerufen werden. Bei den europäischen Lesern wurde Tausend und eine Nacht im Nu ein so großer Erfolg, dass der Pariser Verleger den Übersetzer dazu drängte, die Geschichten in Tausend und eine Nacht noch zu erweitern. Denn Antoine Galland hatte eine arabische Handschrift ins Französische übertragen, die nur Geschichten bis zur 282. Nacht beinhaltete. Wenn man den Titel wörtlich nimmt, und der Pariser Verleger wollte das nur zu gerne tun, konnte man guten Gewissens nach weiteren Geschichten suchen, um sie übersetzen und drucken zu lassen. Und genau das veranlasste der Verleger. Mit Erfolg. Antoine Galland selbst hatte noch eine Übersetzung von Sindbad der Seefahrer vorrätig. Andere Geschichten ließ er sich mündlich aus dem Gedächtnis erzählen und übersetzte sie dann. Aladdin und die Wunderlampe oder Ali Baba und die 40 Räuber gehören zu den bekanntesten Erzählungen, die eigens für die geschichtenhungrigen Europäer gesammelt und Tausend und eine Nacht hinzugefügt wurden. Ein Skandal? Nicht für eine Orientalistin wie Claudia Ott. Galland hatte damals einen Informanten, einen Syrer, der ihm mündlich aus seinem Gedächtnis diese Geschichten erzählte, und es würde keinen Orientalisten verwundern, wenn irgendwann eine Handschrift auftauchte, in der diese Geschichten dann in der einen oder anderen Form doch Teil von Tausend und einer Nacht wären. Denn irgendwoher wird dieser Syrer sie auch gehabt haben. Er hat sie jedenfalls nicht damals in Paris auf dem Interviewstuhl von dem Antoine Galland erfunden, sondern sie waren für ihn Teil von Tausend und einer Nacht. Ein Buch, dem man beliebig viele und unterschiedliche Geschichten hinzufügen kann? Klingt ungewöhnlich. Eine Fassung müsste doch zumindest als Original gelten. Das Original kann es gar nicht geben bei einem Werk, das schon vor seiner arabischen Hochblüte mindestens 6 Jahrhunderte lang in mindestens 2 anderen Kulturen, nämlich der indischen und persischen, überliefert wurde, bevor es ins Arabische übersetzt wurde und dann Geschichten angezogen hat, die ganz sicher arabisch sind, weil sie in Bagdad spielen, weil der Kalif die Hauptrolle spielt oder in Kairo, im fatimidischen Kairo. Das heißt, wir haben hier pseudohistorische Geschichten, die uns ganz sicher zeigen, das Werk kommt aus ganz verschiedenen Quellen und Zeiten zusammen. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi thiqati. Der arabische Anfang von Tausend und eine Nacht, jetzt mit Übersetzung. Es wird berichtet, doch Gott allein kennt das Verborgene und nur er weiß, was einst wirklich geschah in den längst vergangenen Geschichten der Völker. Dass es in alter Zeit, als noch die Könige der Sassaniden herrschten, im Inselreich von Indien und China, zwei Könige gab. Sie waren Brüder. Der Ältere hieß Schahriyar, der Jüngere hieß Shahzaman. Aus dem Inselreich von Indien und China, genauer aus Indien selbst, soll die weltbekannte Rahmengeschichte stammen. Die Geschichte von der klugen Erzählerin Scheherazade und dem König Schahriyar, der von den Frauen so grausam enttäuscht wurde, dass er sich geschworen hat, nur noch eine Nacht mit jeder Frau zu verbringen und sie gleich am nächsten Morgen hinrichten zu lassen. Erst die listige Scheherazade schafft es, diesem Schicksal zu entkommen, indem sie dem König Nacht für Nacht Geschichten erzählt, die sie beim Morgengrauen immer an einer äußerst spannenden Stelle abbricht, um dem König die Fortsetzung in der nächsten Nacht zu versprechen, wenn er sie bis dahin am Leben lässt. Nur diese Rahmengeschichte lässt sich bis ins 3. Jahrhundert zurückverfolgen. Die Geschichten, die Scheherazade ihrem König in den unzähligen Nächten oder eben poetisch ausgedrückt in Tausend und einer Nacht erzählt, diese Geschichten sind erst nach und nach hinzugekommen. Ein Buch ohne Autor, das ist Tausend und eine Nacht. Das ist immer anonym überliefert gewesen und es gibt kaum zwei Versionen von Tausend und einer Nacht, die dasselbe Geschichtenrepertoire beinhalten. Insofern sind die Hinzufügungen des Orientalisten Antoine Galland und später noch anderer, vor allem europäischer Dichter und Märchenschriftsteller, nichts anderes als vorher auch schon mit Tausend und eine Nacht passiert ist. Tausend und eine Nacht hat wie ein Geschichtenmagnet Geschichten angezogen. Gegen Morgen waren wir schon nahe an den Magnetberg herangekommen. Und am Mittag befanden wir uns am Fuße des Berges. Die Meeresströmung hatte uns gegen unseren Willen dorthin gezogen. Kaum waren unsere Schiffe am Fuß des Berges angelangt, zerfielen sie in Stücke. Die Nägel lösten sich und alles Eisen, das auf den Schiffen war, strebte dem Berg zu und vereinigte sich mit ihm. Ob es um abenteuerliche Heldengeschichten mit Magnetberg geht, um Zaubermärchen, um Liebesgeschichten, Tierfabeln, Gaunergeschichten, um erotische Begegnungen oder Schwänke. Alle Geschichten aus Tausend und eine Nacht sind packend und voller Nervenkitzel. Eigenschaften, die offenbar Voraussetzung waren, um über die Jahrhunderte hinweg in diese Geschichtensammlung aufgenommen zu werden. Tausend und eine Nacht ist also ein wahres Best-of-Buch. Eigentlich logisch. Immerhin erzählt Scheherazade oder Scharazad, wie sie in Claudia Otts Übersetzung heißt, mit all diesen Geschichten um ihr nacktes Überleben. Scheherazade erzählt, um ihr Leben zu retten. In den Geschichten erzählen wir die Erzähler, um ihr Leben zu retten und retten das damit auch. Das Erzählen selbst steht im Mittelpunkt von Tausend und einer Nacht. Es ist eine Geschichte über das Erzählen, über die Kraft des Erzählens. Keine Einsicht übrigens, für die wir uns als Leser erstmal in eine Metaebene des Textes aufschwingen müssen. Wir spüren diese Kraft des Erzählens am eigenen Leib. Da erreichte das Morgengrauen Scheherazad und sie hörte auf zu erzählen. »Ach Schwester«, seufzte ihre Schwester Dinarazad, »wie spannend und aufregend ist deine Geschichte.« »In der nächsten Nacht«, erwiderte diese, »erzähle ich euch etwas noch Spannenderes und noch Aufregenderes als das, wenn ich bis dahin noch am Leben bleibe.« Die berühmte Nachtformel aus »Tausend und eine Nacht«. Mit ihr wird der Leser nach einer, zwei oder mehreren Seiten immer wieder im Fluss der Geschichten unterbrochen. Und immer an einer spannenden Stelle. Gemein. Wie Scheherazads Schwester und König Schahriyar können wir gar nicht anders als der Fortsetzung der Erzählung entgegenzufiebern. Scheherazad ist ja die erste in der Geschichte gewesen. Davon bin ich auch überzeugt, wenn wir davon ausgehen, dass das Werk im Kern indisch ist und dann schon fast 2000 Jahre alt. Sie war die Fortsetzungsgeschichte, den Fortsetzungsroman, auch die Fortsetzungsfernsehserie erfunden hat. Scheherazade ist sozusagen die Erfinderin der Soap Opera, die wir bis heute genießen. Heutzutage haben ja diese Arten von Fernsehserien Hochkonjunktur. Die Vorlage dafür findet sich in Tausend und eine Nacht. Als sich Scheherazade in der darauffolgenden Nacht mit dem König Schahriar aufs Lager niedergelassen hatte, sagte ihre Schwester Dinarazade: Ach, Schwester, ich beschwöre dich bei Gott, erzähle uns doch die Geschichte vom Fische zu Ende. Mit Vergnügen, antwortete sie. Neben der erhöhten Spannung bringen uns Europäer diese Nachtgrenzen auch gern dazu zu glauben, die Geschichten von Tausend und eine Nacht wären im Orient immer erzählt worden, so wie Scheherazade es im Buch tut, frei aus dem Kopf. Ein Irrtum, sagt Claudia Ott. Wir müssen uns ein bisschen lösen von der romantischen Vorstellung, dass wir es hier mit Wasserpfeife rauchenden, ums Lagerfeuer sitzenden Karawanserei-Beduinen zu tun haben, die jedes Mal neu die Geschichten aus Tausend und einer Nacht erfinden. Nein, die Geschichten sind sehr früh verschriftlicht gewesen und schon ganz früh in schriftlichen Versionen kursiert. Dafür spricht auch, dass viele von den Tausend und eine Nacht-Ausgaben, von den alten Handschriften von Tausend und eine Nacht, sehr schön gestaltet sind und offensichtlich für zahlungskräftige Auftraggeber gemacht wurden. Ein Buch für Liebhaber, das war Tausend und eine Nacht im Orient. Und eines, aus dem von professionellen Vorlesern auf öffentlichen Plätzen vorgetragen wurde. Bei den Gebildeten hochgeschätzt war es nicht. Eher als triviale Volksliteratur missachtet, wo Dschinns durch die Lüfte fliegen, wo gezaubert wird und sich pornografische Beschreibungen finden, da sah man im Orient keine große Literatur. Gelesen wurde das Buch trotzdem, auch in gebildeten Kreisen. Erst durch den Erfolg in Europa wurde Tausend und eine Nacht in der arabischen Welt interessant. Pizza-Effekt nennt das die Orientalistin Wiebke Walter. Etwas, das im Herkunftsland nichts galt, erfährt im Reimport über das Ausland eine völlig neue Bewertung. Eine Erfolgsgeschichte, die ohne die Leistung der Übersetzer gar nicht stattgefunden hätte. Sie waren es, die aus den Geschichten von Tausend und eine Nacht jeweils die Seiten herausgehoben haben, die bei der Leserschaft gerade gefragt waren. Mal waren es die exotischen Details, mal die abenteuerliche Spannung, mal die erotischen Beschreibungen. Auch die neueste Übersetzung von Claudia Ott entspricht dem aktuellen Zeitgeschmack. Wir hungern nach dem Authentischen, hören Weltmusik und pflanzen alte Apfelsorten. Fremd, frisch, unangepasst und stilistisch ungewohnt klingt die Sprache von Claudia Otts Tausend und eine Nacht. So frisch wirken die Geschichten, dass wir erstaunt auf die Bilder des Orients schauen, die wir in den Medien finden. Der Kontrast zur Realität im heutigen arabischen Ländern ist manchmal schon schlimm und auch schmerzlich. Ich erinnere mich, als ich eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht übersetzte, die von Bagdad als der Stadt des Friedens spricht. Bagdad heißt Madinat as-Salam, das heißt Stadt des Friedens. Das ist ein Beiname von Bagdad schon immer in der arabischen Literatur und Geschichte gewesen. Und zwei Liebende, die haben sich in Basra auf ein Schiff gesetzt und der Kapitän sagt ihnen jetzt, wir fahren nach Bagdad, das ist die Stadt des Friedens, in der so viel Sicherheit und so wunderschöne Natur und wunderbare Kultur zu finden ist und beschreibt Bagdad in den schönsten Zügen. Und das war genau die Nacht, in der Bagdad bombardiert wurde. Ich konnte fast nicht weiter übersetzen. Mir sind echt die Tränen gekommen. Ich habe das Buch zugeklappt. Ich habe gedacht, es kann doch nicht wahr sein. So stark ist der Kontrast, den wir empfinden müssen, leider durch die politische Lage jetzt. Aber umso wichtiger ist, dass es eben Literatur und Kultur der arabischen Welt auch von einer anderen Seite gesehen werden kann.